Badesalz, Badesalz, Badesalz, Badesalz, ich Rapper, das Badesalz. Gregor, ob das knallt? Ich bin süchtig. Aber es riecht nicht. Ja, das wird nichts mehr. Gregor, ob das knallt? So der Moment im Leben, wo viele Menschen anfangen, Drogen zu nehmen. Ich muss die Drogen verschwinden lassen, was mache ich denn los?